ohne Punkte entzündet die Lunte der Onkel. Zu meiner Mucke wird nicht geschunkelt. Alle abgehen, alle, ich stell die Falle auf, malle Pralle auf, brabbelne Schnallen, eure Kralle und meinen Schall. Ey, vergesst es und fress es, was eurem Zelt fest ist. Gebt mein Bestes, wenn ich kämpfe, bis meine Fresse zerfetzt ist. Der Rest ist bestens getestet, um euch als letztes zu messen. Ich schätze, ihr kriegt Präsenz, als euch verdeckt mit Texten. Pose aus dem Schurz, wie soll Kurven wie die Toten, lieber schlurfen und kurven, zoten Koten wie die Großen. Checkt zuletzt das Kommerz, euch fehlt ihr, verreckt, wenn ihr es nicht blickt, dass keine Qualität drin steckt. Die Zunge, die sich regt, den Schweiß von eurem Herzen schlägt. Ich brauch nicht betteln, also keinen Streit entzählen. Ich will nur Texte schreiben, die Welt bewegen. Will auf der Weg bleiben, ganz ohne Mut und Ding. Ich will nur Beats bauen zu den Köpfen nicken, die man dann Bahnmetall verhauen, sondern höchstens meine Frau ficken. Ich brauch nicht betteln, also keinen Streit entzählen. Ich will nur Texte schreiben, die Welt bewegen. Will auf der Weg bleiben, ganz ohne Mut und Ding. Ich will nur Beats bauen zu den Köpfen nicken, die man dann Bahnmetall verhauen, sondern höchstens meine Frau ficken. Ihr betreibt mein Biss, leider und teuer am Shit. Der Kick, der mich zusammenhält, hält mit einem Schritt, wo du dich zusammenfällt. Das ist tief und niedrig, runter, drum im Mund, keinen Schund. Halt mich gesund auf dem Pegel, zieh den Hebel, wer zum Fliegen ohne Regeln. Torpediere jeden nach Berlin Tegel, segeln den Sharksurfer nach Loch Ness. Vergesst den Hinterhalt zu petzen, nur ich hab ne Rettungs- Feste, der kann kein Tat geändert und nur ich kann fliehen, denn ich hab mir keinen Erfolg geliehen. Ich brauch nicht betteln, also keinen Streit anzählen. Ich will nur Texte schreiben, die Welt bewegen. Block Terry damals ohne Mut und Degen. Ich will nur Beats bauen zu den Köpfen nicken, die man dann Bahnmetall verhauen, sondern höchstens meine Frau ficken. Ich brauch nicht betteln, also keinen Streit anzählen. Ich will nur Texte schreiben, die Welt bewegen. Block Terry damals ohne Mut und Degen. Ich will nur Beats bauen zu den Köpfen nicken, die man dann Bahnmetall verhauen, sondern höchstens meine Frau ficken. Willst du nehmen und tritt, bleibst auch, weil ich dich wegschick, wo ich viel zu direkt schick. Ich bette nicht, ich lobte, ich fühl mich eigentlich nicht darum, sich zu betätigen. Und fliegen äußern, um sich zu betätigen. Sondern Leute, unter du machst zu zeigen, warum du mit Regen kannst, sondern schweigen, die beleidigen, vereidigen, Aussagen verteidigen. Ich muss kotzen oder lachen, immer ihr drückt forzen. Sachen machen, von denen sich andere schützen. Direkt ist angebracht oder abgefuckt, sind plump Beleidigung und Verschweigung von Tatsachen. Wenn eine Kommerz posiert ist, kann er sich gerne um mich totlachen. Ich brauch nicht betteln, also keinen Streit anzählen. Ich will nur Texte schreiben, die Welt bewegen. Block Terry damals ohne Mut und Degen. Ich will nur Beats bauen zu den Köpfen nicken, die man dann Bahnmetall verhauen, sondern höchstens meine Frau ficken. Ich brauch nicht betteln, also keinen Streit anzählen. Ich will nur Texte schreiben, die Welt bewegen. Block Terry damals ohne Mut und Degen. Ich will nur Beats bauen zu den Köpfen nicken, die man dann Bahnmetall verhauen, sondern höchstens meine Frau ficken.